Telekom-Fernsprecher Diefenbachstraße, Ecke Grevestraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein kleines Plakat mit der Aufschrift Freitag, 7. September 2007, 20 Uhr. Ferne Musik von ganz nah. Punos, das sind Frank Schliebener Gitarre, Nils Dietrich Kontrabass und Ulf Vogt Gitarre und Mundharmonika. Der Eintritt ist frei und das Ganze spielt sich ab in der Thomasstraße 27, Berlin-Neukölln im Kunstraum T27. Ansonsten außer einem Aufkleber der Deutschen Post, der irgendwie übermalt ist mit der Aufschrift Hemm hier in der Diefenbachstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.